Mächtigen näher zieht, es schwiegt und schallt. es tu Interall, von holler Stimme Menge. Nur laut und hell, schon nach so schnell, wie rechts das Schwall, wie Glocken hat, der Fuß des Jubels Gedränge. Denn der Fall, der Gewalt, antwortet dir im Ruf, in der neu im Leben schuf. Thank you. Was gilt's, was ich dir sagen kann? Bin gar ein arm, einfältig Mann. Soll mir die Arbeit nicht schmecken, selbst Freund, lieber mich frei. Geht besser das Leder zu strecken und ließ alle Poeterei. Verstehen, kann's nicht behalten, doch auch nicht vergessen, und fass ich es ganz, kann ich's nicht messen, oh, wie wollt ich auch messen, was unermesslich mir steht. Regel wollte da passen und war doch kein Fehler drin. Es kam so alt und war doch so neu. Wie Vogelsang im süßen Mai. Dem Vogel nach, dem Brechte spott und sprach. Oh, doch ich seh noch nicht an den Füßen mir getraut. Doch soll sie morgen tragen als Braut. Wer wäre denn Bräutigam? Weiß ich das? Sie wisst ihr dann, dass ich Braut. Hey, was heißt die Stadt? Ja, weiß ich die Stadt. Freund, sag's gut, wer dann hat. Ich dacht, ihr wisst mir. Was sollt ich wissen? Ei, seht doch, werd ich's ihm sagen müssen. Ich bin noch recht dumm. Das sag ich nicht. Dann werdet ihr wohl klug. Das weiß ich nicht. Ihr wisst nichts, ihr hört nichts. Ein Freund sagt's, jetzt merk ich wahrlich, Pech ist ein Wachs. Ich hätt euch für feiner gehalten. Kind, Zeit, Wachs und Pech, bekannt wir sind. Mit Wachs strich ich die feinen Fäden, damit ich dir die Zieren zugefasst. Heut lass ich dich wohl mit dichteren Räten, da gilt's mit Pech für den Erbren hast. Wer ist denn dir wohl was recht? Das mein ich, mein Meister stolz auf freies Fuß, denk morgen zu siegen, ganz allein. Erweck, bis das schulisch richten muss. Sei nur tüchtig, mich dazu, das Leben geht und lass mir Ruhe. Er hofft, dich sicher zu ersingen. Wieso denn dir? Ein Junggesell, siebt ihren wenig dort zur Stell. Könnt's einem Witwer nicht liegen? Ein Kind, der wird zu alt für dich. Hey, was zu alt? Er gilt der Kunst, der sie versteht, der wär' um mich. Lieb Evchen, mach dir blauen Gunst. Ich, ihr seid, ihr macht mir Flausen. Gesteht nur, dass ihr Wandel war. Gott weiß, wer euch jetzt im Herzen hat hausen. Glaubt ich mich doch drin so manches Jahr. Wohl da ich dich gern auf den Armen trug. Ich seh's zwar nur, weil ihr kinderlos. Hab einst ein Weib und Kinder genug. Doch starb eure Frau. Nicht groß, schön. Da mach ich aus, ihr nennt mich für Weib und Kind ins Haus. Da hätt ich ein Kind und auch ein Weib. Es wär gar ein lieber Zeitvertreib. Ja, ja, das hast du. Du, ihr schöner Nacht. Ich glaub, ihr weißt mich gar verlacht. Am End auch diese sich gar gefallen. Das Gute der Mercy weg vor allen. Der Berg bis morgen, ich will sehen. Er soll's ihm wehren, wenn's ihm gelang. Ihm büßt allein dein Vater Rat. Wo dein Böse den Kampf nur hat, geh ich zu euch wohl, wenn ich zu Haus. Ach ja. Hast recht, es ist im Kopf mir kraus. Da beugt manch Sorg und wir erlebt. Da mag's dann sein, das was drin klebt. Wohl in der Singschul, zwar heut geruht. Ja, Kind, eine Freiung machte mir Not. Ja, sag's. Das hättet ihr gleich sollen sagen, quält euch dann nicht mit ohne zu fragen. Nun sagt, wer was der Freiung begehrt. Kavalier. Ein Ritter, mein Satt. Und wart ihr gefreit? Nichts da, mein Kind. Es gab aber Streit. Und dann erzählt, wie ging es zu? Ach, mein Sohn, wie ich will, ich ruh. Und dann der Übel und hat vertan. Ohne Gnad. Was ihm gedieh, sah mir so schlecht, so viel Erfolg, dass nichts mehr zum Meister ihm helfen soll. Mein Kind, für ihn ist alles verloren, und Meister wird in keinem Land, denn wir als Meister geboren, wir hatten Meister mit schlechtem Stand. Ach, so sagt mir doch an, und keinen der Meister zum Freuen gewann. Was will ich übel, freut ihm noch sein, vor dem sich alle wirken so klein. Den Junker Hochmut, lasst ihn laufen, mag er durch die Welt sich raufen, was er lernt mit Mut und Mühe. Allein das Tod in roter Schlaufen, hier rennt er uns nichts über den Haufen, sein Glück ihm anderswo erblieb. Ich schläfe ohne Lied in mir, es ist mir ein Wahn. Da höre ich euch schlecht.